herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Kleiner Cast. Heute mal mit einem ganz frischen Format. Wir haben uns mal überlegt, wir wollen mal ein bisschen kürzer und nicht nur auf ein Thema reduziert. Und deswegen habt ihr jetzt hier ein Format, das nennt sich Unter 2. Yeah! Yay. Und das bin nicht nur ich, die Anne, sondern das ist auch die Juliane, die ist auch dabei. Hallo! Hallo! Live zugeschaltet, live on tape zugeschaltet. Genau, und die Idee ist, euch einfach ein halbes Stündchen mit unseren Gedanken zu so aktuellen Themen zu beglücken. Und was sich dahinter so verbirgt, das werdet ihr gleich noch rausfinden. Wir haben auf jeden Fall auch ein paar Highlights dabei und natürlich die Sachen, die uns aktuell auch einfach tierisch auf den Keks gehen, was wahrscheinlich noch der größte Euphemismus aller Zeiten ist. Was wäre Kleiner 3 ohne Kleiner Hass? So. Eben, genau. Wir brauchen ja auch immer den Ausgleich. Genau. Ja. Insofern, Jule, willst du vielleicht mal loslegen? Was beschäftigt dich denn gerade so? Ja, genau. Wenn ich schon beim Kleiner Hass bin, muss ich natürlich aber nochmal sagen, dass das Gegenmodell für mich diese Woche überraschend positiv war, für mich die Royal Wedding. Die hat mich doch beschäftigt diese Woche. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Also ich habe Prinz Harry und Meghan Markle, jetzt Duke und Duchess of Sussex, glaube ich, richtig, sind sie geworden. Genau. Haben geheiratet. Sie haben geheiratet und das war ein riesen Hype auf allen Kanälen und ich hatte mir irgendwie fest vorgenommen, es komplett zu ignorieren und kam aber irgendwie am Samstag ins Wohnzimmer und fand mein Handy vor mit 149 WhatsApp-Nachrichten aus einer Gruppe, die mal zu einem völlig anderen Anlass gebaut wurde, aber mit Leuten gebaut wurde, die vor ein paar Jahren zusammen diese erste große Royal Wedding geguckt haben, nämlich die von William und Kate. Und das hat mich dann reingezogen. Also ich wurde über einen Gruppenchat in die Live-Übertragung gezogen und war aber auch echt begeistert. Ich fand, es war eine richtig cooles, also es gab ein paar richtig coole Statements in dieser Hochzeit. Das hat mir richtig gut gefallen. Ja, ich war auch, also ich habe echt eigentlich andere Dinge zu tun gehabt und habe dann aber auch prokrastiniert, ich gebe zu. Und dann habe ich tatsächlich den Livestream angeschmissen. Ich habe erst den Fehler begangen und das auf ZDF geguckt. Das war ganz schlimm. Ja, ich weiß, ich bin einfach kein Profi, so wie du, aber oh, das war schlimm. Also da ging's, also wenn es nicht gerade sexistische Sprüche gab zu Meghan, dann gab's rassistische Sprüche zu ihr, auch gerne gemischt. Und das Krasse ist ja auch, die haben tatsächlich auch wieder natürlich jetzt viel Kritik dafür bekommen, aber die Formulierung ist dann, das ZDF weiß das von sich. Und ist auch so, ja geil, so kann man natürlich auch mit Kritik umgehen, einfach sagen, nö, ist nicht. Und ja, also da habe ich erstmal so Kopfschmerzen bekommen und dachte so, oh Gott, und habe mir dann aber den Wechsel zur BBC gegönnt. Ja. Da haben sie halt vor allem über Outfits gesprochen und so die British einfach, so die fancy schmancy, das haben sie so analysiert. Und das war dann okay. Für mich war es halt lustig, wirklich. Ich habe das vor allem einfach angucken wollen, auch weil ich ja tatsächlich erst vor einem Monat in Windsor war. In Windsor, genau. Du hast es schon mal alles getestet vorher. Ja, und vor allem auch zu einer Hochzeit. Also nicht zu der, logischerweise. Aber Freunde haben da geheiratet in dem, was ja da das Standesamt dann sozusagen ist, was natürlich trotzdem total krass traditionell ist. Also da hängen dann irgendwie die ganzen Porträts von Queen Victoria und so. Also die Porträts, die man so in der Wikipedia bei den Leuten dann sieht, die hängen da. So. Also es ist wirklich total abgefahren. Und ich habe da einfach auch erstmal ein Gefühl für gekriegt, wie klein Windsor letztendlich ist. Also das ist vor allem dieses Schloss halt. Und dann ist da so ein bisschen Stadt drumherum. Aber dann ist auch schon sehr schnell wieder vorbei. Und ich fand es halt so krass, einfach zu wissen, mit diesem Größenverhältnis auch nochmal zu gucken, wie das eigentlich so ist, wenn da wirklich die Luzi abgeht und einfach so viele Leute sich das angucken wollen. Und halt auch mal, also das Schloss habe ich mir natürlich auch ein bisschen angeguckt und einfach zu wissen, ach lustig, da war ich auch schon. Ja, Mir wurde auf Twitter gesagt, das ist so die Begründung für Leute, die Traumschiff geguckt haben früher, ne? So dieses, ach, Bitte? da war ich auch schon mal. Wie Keine Ahnung. bitte? Ich als langjährige Vielleicht sind wir jetzt in dem. Traumschiff-Expertin muss das von mir weisen. Ich war noch nie mehrfach auf den Seychellen und gleichzeitig in Erbschaftsangelegenheiten verstrickt. Und trotzdem Okay. gucke ich diese Folgen sehr gerne. Gut, ich glaube, du bist da aber auch die Ausnahme. Keine Ahnung, ich fand das auf jeden Fall lustig. So nach dem Motto, ah, jetzt sind wir in dem Alter angekommen, wo wir uns Dinge im Fernsehen angucken, weil wir da auch schon mal waren. Ich weiß es nicht. Aber das hat es auf jeden Fall nochmal Ja, das ist spannend. extra spannend für mich gemacht. Und die Trauung selber fand ich halt auch erstaunlich. Also ich habe einfach auch nicht so viel Erfahrung mit anderen royalen Hochzeiten, muss ich dann wiederum gestehen, weil ich mir das sonst echt nicht gebe. Viele haben ja auf das Kleid von Meghan abgehatet. Ich fand das eigentlich echt ganz schön. Also schön schlicht so. Ich mag das ja ehrlich Fand es gesagt. auch Muss jetzt ganz toll. nicht so exponiert Ausgerechnet Katy sein. Perry hat sich über das Kleid aufgeregt. Ach Was was. Jezebel zu der wunderbaren Überschrift bewog, Frau, die sich einst als Sahnespender verkleidete, kritisiert Meghan Markles Dress. Also, Sehr das war schön, ein sehr sehr schönes, schön. sehr schönes Statement dazu. Ja, und ja, wie du halt gesagt hast, also ich war auch erstaunt, also ne, bei allem Bohai, der da so mit dranhängt, den man ja auch wirklich kritisieren kann bis zum geht nicht mehr. Aber sag mal, für den ganzen diese ganze Zeremonie, die da so mit dran klebt, war das dann doch, hat man schon das Gefühl, da hat sie so ihren Stempel drauf gedrückt und also dass dann eben ein Gospelchor dabei war, dass dann eben auch bestimmte einfach sehr schwarze Musik auch gespielt wurde, überhaupt auch schwarze Menschen einfach so dann die Predigt gehalten haben, da performt haben. Also wo ich glaube, ja, diese Kapelle hat noch nie so viele schwarze Menschen auf einmal gesehen, geschweige denn in einfach auch so Positionen, als wir nehmen ja ganz normal an der Gesellschaft teil. Das war, glaube ich, schon ein wichtiges, gutes Statement einfach. Also, Ich ja. fand es so großartig, als der amerikanische Pastor, Bischof, den sie hatten, der die Rede gehalten hat oder der diese Predigt gehalten hat, anfing über Sklaverei zu sprechen. Und ja, wirklich, ich dachte echt, mein Hirn explodiert, weil also ich habe tatsächlich so eine kleine Schwäche für royale Berichterstattung und das ist einfach unheard of. Das ist noch nie passiert bei einem offiziellen Event. Und entsprechend waren ja auch die Gesichtsausdrücke dieser wirklich Hocharistokratie da in der ersten Reihe, denen es irgendwie, Die war denen, es schon wert das alleine, war ja. großartig, wie ihnen das Gesicht auseinandergefallen ist. Und auch diese Verunsicherung, die das hervorruft, wenn man mit den eigenen Privilegien da irgendwann mal konfrontiert wird. Und dann letztlich auch mit der eigenen Geschichte, ne? Großbritannien hat ja eine große Kolonialgeschichte, die auch eng verknüpft ist mit der Sklaverei in den USA. Och, hör mir auf. Also das war ja tatsächlich auch ein Ding, was mich so krass geschockt hat bei dem Windsor Castle. Also so beeindruckend das alles ist, sich das anzuschauen. Aber du guckst dir dann irgendwie die ganzen Sammlungen da an mit, weiß ich nicht, irgendwelches Geschirr, irgendwelche Waffen, ja, was da halt so in so einem Schloss rumliegt. Dann dann stehst du auf der Plakette so, ja, das wurde hier der Queen Victoria von, weiß nicht, einem afrikanischen König überreicht. Und du immer so denkst so, überreicht. Das klingt jetzt so nach, als hätte ihr das freiwillig geschenkt. Natürlich. Aber also ich glaube schon, dass das eher so held at gunpoint war. Also so mit, dass da einfach Menschen ausgebeutet, ausgeraubt wurden, unterdrückt wurden, ist null reflektiert. Ne? Ich meine, ist klar, also Windsor Castle, wenn da jetzt Kolonialismus thematisiert wird, dann haben wir es wirklich geschafft. Aber es war schon krass, dass es so gar nicht mit keiner Silbe irgendwie kritisch war, sondern nur so, hey, guck mal, wie geil unser Reichtum. Und mal zu überlegen, wo kommt dieser Reichtum eigentlich her? Ja. Fehlanzeige. Ja, aber eben Also umso da. krasser war es halt, dass es in so einer Art von Zeremonie Ja, irgendwie total. Platz kriegt. Also es war natürlich jetzt irgendwie, es ging nicht in der ganzen Predigt darum, aber dass es überhaupt erwähnt wurde, fand ich toll. Und es gibt auf Instagram habe ich einen Zusammenschnitt gesehen, dieser Reaktion dieses Hochadels auf, und das ist unfassbar lustig. Und allein das war wirklich wert, diese Hochzeit zu gucken. Es war wirklich cool und wirklich Best toll. of Gesichtsentgleisung, ja. Ja, nee, das hat mir sehr gut gefallen. Ich fand auch die Musik berührend. Und klar, dann ist es natürlich so, dass sie da mehr Freiheiten hatten in der Gestaltung, weil da die Thronfolge irgendwie nicht so eine Riesenrolle spielt. Aber man muss es ja dann trotzdem auch machen. Also, ne, man muss ja dann sich entscheiden für den Gospelchor und für die Spirituals, die auch eben auch wieder was mit der Bewegung gegen Sklaverei zu tun haben, mit Ermächtigung. Und das fand ich einfach, ja, großartig. Hat mich sehr berührt. Und ja, mir ist schon klar, das ist irgendwie ein riesen kommerzialisiertes Event und die Royals, kann man sich auch drüber streiten, wie toll das eigentlich ist, dass die, ja, glaube ich, auch vom britischen Steuerzahler Geld bekommen für solche Sachen. Ja, na, also ich habe das nochmal nachgelesen tatsächlich. Also alles, was so mit Location und sowas alles zu tun hat, das haben sie halt selber bezahlt. Aber was halt richtig viel Geld kostet und das meiste Geld Sicherheit wahrscheinlich, kostet, ne? das sind die Security-Leute, Genau. genau. Also um halt einfach diese ganze kleine Stadt irgendwie abzusichern. Das frisst so den Löwenanteil und das wird halt aus Steuergeldern bezahlt und dass man da angepisst ist, das kann ich schon verstehen. Zumal es ja auch vorher diese Diskussion gab, obdachlose Menschen aus dem Stadtbild zu verbannen, für diese Hochzeit, um halt das schöne Bild dann nicht zu zerstören, ne? Also auch Ja, aber irgendwie das wurde vollkommen in Hamburg auch absurd. für G20 gemacht. Also so, Ja, genau. so ist Also es das ist nicht. so, das ist, nee, das ist klassisch. Das hast du auch in Kanada gehabt anlässlich der Olympischen Spiele und die Genau. Nachwirkungen hast du da heute noch. Also das ist schon so ein Ding, was halt immer noch passiert. Und gut fand ich, dass da wirklich dagegen gehalten wurde, ne? Also ich habe auch, als ich da war, habe ich auch obdachlose Menschen gesehen und die waren teilweise direkt gegenüber vom Schloss. Also krasser hätte dieser Kontrast einfach auch nicht sein können. Und logischerweise in so einer kleinen Stadt. Zeigt sich das dann einfach noch mal viel deutlicher, ne? Also Auf jeden Fall. und ja, insofern fand ich gut, dass da dagegen gehalten wurde und naja, hoffentlich führt das jetzt auch dazu, dass sich da vielleicht mal ein paar mehr Leute drum kümmern und nicht nur im Sinne von aus den Augen, aus dem Sinn, sondern wirklich so gucken, okay, was sind die Gründe, warum Menschen hier ohne Obdach sind, ne? Ja. Ja. Was ich irgendwie noch Fun Fact-mäßig fand über Windsor in der Nachlese war, dass das war mir gar nicht klar. Die Familie heißt ja Windsor. Das ist aber ein totaler Fantasiename. Und zwar Was? gewählt nach dem Ersten Weltkrieg, weil man eigentlich von Sachsen, Coburg, schieß mich tot hieß. Und nach dem Ersten Weltkrieg wollte man aber eigentlich nicht mehr so ganz gerne Deutsch heißen. Aus Gründen. Hashtag aus Ja. Gründen. Und Oh, dann hat krass. man Nee, das irgendwie wusste ich gar einfach nicht. Windsor gewählt, weil es klang so schön britisch. Und dann gab es ja auch das schöne Schloss. Ach, Das guck an. finde ich sehr witzig. Also, ne, sagt Wikipedia. Okay. Ich habe jetzt nicht, bin nicht in die Archive gestiegen, aber ich habe auch mehr als eine, also der Typ im ZDF, der eine, der dort mitberichtet hat, hat diese Geschichte auch angesprochen. Insofern gibt es zwei Quellen. Wenn er nicht auch einfach nur Wikipedia gelesen hat, was ich nicht glaube, denn er ist irgendwie seit 40 Jahren Großbritannien. Korrespondent. Und eben vielleicht, um die Okay. Schleife noch zu machen, ich fand das auch, also was mich am stärksten irritiert hat in dieser Kommentar, Schiene, war die Reife von Meghan Markle ständig anzusprechen. Oh ja, ich habe Sie da auch ist drüber gestolpert. Das, 36, also ich meine, ja, so, und die haben darüber gesprochen, als steht sie mit einem Bein im Grab, ja. So nach dem Motto, oh, jetzt hat sie aber nochmal Schwein gehabt, vorher nochmal heiraten. Jetzt darf die reife Megan sich endlich ihres Lebens abends freuen, so ungefähr. So Ja, fand und auch ich auch so, also auch so. so, als wäre das halt das Traum-Achievement. Wobei, ich habe mit einer Freundin gesprochen, die aus Shanghai kommt, und die meinte, die chinesische Berichterstattung war noch viel krasser in dieser Richtung. Also viel Okay. stärker so, Cinderellas Traum wird wahr und endlich wird sie gerettet. Und das Oh, heißt, what the fuck? was ich, ja, aber ich finde das interessant, weil ich glaube, diese sozusagen nationalen Lesarten auch für Ehe, ja, oder wie man so ein Ereignis zelebriert, die spielen eine riesengroße Rolle in dieser Berichterstattung. Und dann ist es halt so in Deutschland, dass wir ja dann auch doch einfach ein konservatives Land sind, in der Hinsicht. Ja, Das hat sich definitiv. da einfach gespiegelt. Also warum soll so eine Übertragung dann viel progressiver sein als der Rest des Landes? Ja. Ist halt dann so, wie es ist. Genau. Ja, und ich meine, du musst mal überlegen, also im Vergleich zu als Elisabeth Königin geworden ist. Ja, was das einfach, was sich seitdem geändert hat, dass so eine Hochzeit Auf jeden Fall. offensichtlich stattfinden kann. Ne? Also klar, mit allen Traditionen und dem ganzen Brimborium, was da noch mit dranhängt, aber so diese Tatsache, sie ist eine Amerikanerin, sie ist eine schwarze Frau, sie ist Geschieden. auch schon mal geschieden. Also ich meine, das waren vorher Gründe, ich weiß jetzt nicht mehr Abzutreten, welcher. genau, Genau. abzudanken. Elizabeths Also Onkel musste wegen seiner Liebe zu der Wallace musste das Simpson machen. abtreten, genau. Also das waren noch ganz andere Zeiten, ne? Andererseits, ich habe auch so einen Artikel gelesen, was Meghan jetzt alles nicht mehr darf, da sie eben Ja. Teil dieser Familie ist. Das ist schon auch hardcore, also bis hin zu bestimmten Rocklängen nicht. Und da hätte ich rebelliert, sie dürfe keinen krass farbigen Nagellack, sondern nur so Nude Colors mehr nehmen oder so transparent, weil die Queen das sonst nicht mag, wenn das so knallige Farben sind. Also da hätte ich der Lisbeth aber was erzählt. Aber gut, das gehört dann alles dazu, zu dieser Etikette, ne? Das Ja. ist schon Aber krass. ich glaube, dass sie sich eben vielleicht auch ändern können. Also ich glaube, man muss jetzt einfach mal abwarten, Naja, und wie sie das. Elisabeth ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter. Also wenn sie dann mal nicht mehr ist, dann wird es ja wahrscheinlich auch nochmal eine Neuregelung diesbezüglich geben, keine Ahnung. Und ich glaube einfach, dass die Dinge sich ändern durch die Menschen, die dann dort drin sind in diesem System. Und eben, man kann das ja auch so belächeln und irgendwie irrelevant finden, aber ich glaube schon. Also eine Botschaft, die ich so gelesen habe im Zusammenhang mit dieser Wedding, war so, ja, es war einfach nur ein freudiges Ereignis. Also es war so ein kollektives Ereignis, was mal wieder einfach fröhlich war. Und Ich glaube, ich das glaube, das darf ist ein man einfach wichtiger nicht Faktor, unterschätzen. ja. Also jeder, der vielleicht ein bisschen progressiv denkt, ist irgendwie seit 2 Jahren, glaube ich, in so einem posttraumatische Stresssituation Mindestens 2 Jahren, seit ja. Brexit und seit Trump und seit dem ganzen anderen Schnulli, der irgendwie läuft seit dem Einzug der AfD in den Bundestag. Also gibt so viele Gründe, warum man gerade irgendwie nicht so optimistisch sein kann, was die Zukunft angeht. Und ich glaube, dann spielt es halt doch eine Rolle, dass es so ein Ereignis gibt und die Leute einfach sich freuen können mal über ein schönes Ereignis. So, Naja, zumal es ja auch immer weniger solche Ereignisse gibt, die man so kollektiv guckt. Das genau. war ja früher viel selbstverständlicher. Oder das war einfach früher häufiger der Fall, weil es einfach auch weniger Medienangebot so gab, ganz banal. Aber Nee, aber das siehst du, also dieses du hast ja selber Elizabeth erwähnt. Ich glaube, da die Krönung zum Beispiel war ja auch so ein Ereignis, ne? Riesen Genau, ja. Fernseh-Event, und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, wie, was für eine Bindungsmacht diese Marke, in Anführungszeichen, königliche Familie hat in Großbritannien. Und das ist, Ja. wenn das gut genutzt ist, ist es ja was Schönes. Also durchaus gut. Ja. Und die beiden sind einfach auch knuffig zusammen. Also, Oh keine Ahnung, ja. ich fand die echt süß. Auf jeden Ganz banal. Fall. Ich fand die süß und ich weiß noch, ich bin auch immer irgendwie halb zusammengebrochen, wenn ich Leute aus Suits gesehen habe im Publikum, also aus der Serie, in der sie Aus der mitgespielt Serie, wo hat. sie Ich mitgespielt. dachte, oh mein Ja, Gott, es kann nicht wahr sein, dass sie alle da sind. Das ist einfach so ja. Ich habe die nie geguckt. Worlds Collide. Die Welten stoßen aufeinander. Das fand ich total schön, ja. Ja, das war ja eh witzig, so die Mischung zu haben. Dann ist da noch Oprah und Idris Oh mein Gott, Elba und Oprah. George Clooney und Amal Clooney und ja, ne, das ist da, dass sie da plötzlich auch in dieser Kapelle mit rumsitzen und ja. Ja, das war super. Nee, genau, das war auf jeden Fall ein großes Thema diese Woche. Ansonsten, genau, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe ein Video gesehen, was mich total mitgenommen hat diese Woche. Das war Asia Argento in Cannes. Die unglaublich, ja, machtvolle, mächtige Rede gehalten hat. Sie hat gesagt, das ist der Ort, wo mich Harvey Weinstein vergewaltigt hat, 1997. Und dann hat sie gesagt, ich prophezei, dass er hier nie wieder eine berufliche Heimat haben wird. Und auch für alle hier im Publikum sitzen, die da Komplizen waren, ich sehe euch, wir sehen euch, wir wissen, wer ihr seid. Und also mir läuft jetzt gerade auch wieder kalten Rücken runter. Ich fand das unglaublich stark von ihr und das hat mich sehr berührt diese Woche. Und ich war jetzt auch unlängst in Italien. Sie ist Italienerin und sie hat dafür unglaublich viele, also dafür, dass sie sich über Weinstein geäußert hat im Zuge von MeToo, Die Stimme erhoben hat, ist sie unglaublich durch den Wolf gedreht worden in der italienischen Öffentlichkeit. Und das regt mir ganz, ganz viel Respekt ab, dass sie das trotzdem schafft, im Kern zu stehen und diese so eine Ansprache zu halten. Also das fand ich ganz großartig. Und ich war gleichzeitig total schockiert, wie der Stand der Dinge ist in Italien, was die Debatte über MeToo angeht. Da ist es wirklich reines Victim Blaming. Ist aber auch kein Wunder nach 30 Jahren Berlusconi Herrschaft gefühlt und natürlich auch Plus katholische Kirche genau mit, ne, Hure oder so. Heilige, ne, musste ich irgendwie entscheiden, wenn du Dazwischen gibt willst. es nichts, ja. Und ja, aber ich glaube eben auch diese Bilderwelt spielt eine riesengroße Rolle. Also wenn du in einer Welt aufwächst, in der es im Fernsehen einfach normal ist, dass Frauen nur noch Ja. Objekte sind, nicht sprechen dürfen, nackt sind permanent, und das auch die einzige Art der Repräsentation ist über lange, also oder die einzige sehr prominente Art der Repräsentation über eine lange Zeit, dann glaube ich, macht das was irgendwie mit einer Gesellschaft. Und Definitiv. die wiederum sagen dann, naja, aber wir sind halt einfach nicht so Brüder, ne? Also da ist man wieder in dieser französischen Debatte drin, was total interessant ist, weil die sozusagen diese Gegenbewegung gegen MeToo dann aus einer konservativen Ecke kommt, aber auch aus einer vermeintlich progressiven Ecke. Und das macht es natürlich irgendwie noch schwieriger, sich zu behaupten und da drin zu stehen. Also insofern großen Respekt vor Asia Asia Argento diese Woche. Ja, ich habe das auch gesehen. Ich habe erst nur das Manuskript gelesen und also von der Rede und dann tatsächlich auch noch die Aufnahme davon gesehen und das ist schon nochmal, also da muss man echt durchatmen, so das ist Hut ab. Ich habe auch bei ihr einfach das Gefühl, dadurch, dass sie in ihrem eigenen Heimatland so krass angegriffen wird und bis hin zu, dass sie ja das Ja, Land das Land verlassen hat, verlassen, ja, wirklich, genau. ne? Ja, sie ist in den USA gezogen. Ist sie jetzt auch an so einem Punkt so. Nothing left to lose. Ne? Also sie hat nichts mehr zu verlieren, zieht das jetzt durch. Also ich hoffe einfach sehr, dass sie sehr viel Unterstützung hat, da auch wieder so durchatmen zu können. Aber ich habe da auch großen Respekt davor. Und sie hat das ja auch nochmal klar gesagt. So, sie war 21, als das passiert ist. Und Harvey Weinstein, da kann wohl auch so sein Sein Jagdrevier, Jagdgrund, genau. ne? Sein Jagdrevier. Und ja, wie sie wirklich so in die Runde guckt und Leuten sagt so, ja, und wir wissen, wer ihn gedeckt hat und wer hier heute noch sitzt und wir wissen, wer ihr seid. So, das ist schon eine krasse Ansage. Ja, das ist, ich fand auf der anderen Seite auch schön, wie in Cannes diese Aktion war, dass die Frauen den roten Teppich übernommen haben und klar diese Initiative vorgestellt haben. Hier, wir wollen einfach auch ja, ganz banale Dinge, aber die sind ja offensichtlich immer noch so krass radikal, ne? Mit Frauen sollen gleich bezahlt werden, sollen gleich repräsentiert werden, schreibt einfach gute Frauenrollen. Also so glaube ich auch gerade Cate Blanchett als Jury-Präsidentin ist ja, glaube ich, gerade in Cannes, da ganz viel auch gepusht hat. Und ja, wo man nur hoffen kann, dass das weitere Früchte trägt und das einfach aber auch schon ein tolles Bild war, alle Frauen in Jeden Cannes auf Fall. einem Fleck zu sehen, ne? Na, ich glaube, es ist deswegen auch so interessant, weil es eben nochmal ein europäischer Diskurs ist über MeToo und die Europäer da eben, ich habe gerade Frankreich angesprochen und Italien einfach nochmal ganz auch so eine Debatte führen, die so davon geprägt ist, sich abzusetzen von den USA und man sei eben nicht so und die Gesellschaft sei ja so anders, wobei Die natürlich die. amerikanischen Verhältnisse, ne, in Anführungszeichen, wo man Genau, ja die genau. immer nur so prüde ist und so, ja. Ja, und das ist natürlich Quatsch, ne? Also wenn wir uns das Beispiel Roman Polanski angucken, sehen wir, dass natürlich ein Regisseur mit europäischen Wurzeln ja durchaus, weiß ich nicht, er ist zum Täter geworden, das ist ja in den USA, hat sich dieser Verantwortung nie gestellt, verzieht sich in Europa in irgendwelche Länder, die ihn nicht ausliefern und kriegt Preise hier verliehen. Er hat noch vor ein paar Jahren auf dem Züricher Filmfestival einen Preis bekommen, großen. Da gab es kaum eine Debatte drüber. Das war völlig okay. Und ich glaube, man sieht da an dem Beispiel von ihm ganz gut, wie untrennbar das ist. Also es gibt einfach, wie in jeden Branchen, aber eben in der Filmbranche, das Thema struktureller sexualisierter Gewalt gegen Frauen. Und es ist total egal, ob das irgendwie in einem Set in Europa stattfindet oder in Los Angeles. Ne? Ja, klar. Und also bei Polanski ist es ja jetzt auch so, der hat ja jetzt einen neuen Film draußen. Da habe ich jetzt auch schon wieder so einige Stimmen gelesen, so von wegen so, ja, der Film ist offensichtlich gut oder ne, zumindest nicht schlecht. Und man müsse doch jetzt aber Werk und Künstler trennen und deswegen darf man da jetzt nicht auch mit der MeToo-Kritik irgendwie reingehen. Und das ist auch wieder so, oh, da kann ich mir wieder in die Schläfen reiben. Also das ist so, niemand sagt ja, dass ich das jetzt niemand angucken darf. Aber ich zum Beispiel finde, das muss für jeder für sich persönlich entscheiden. Aber wenn man weiß irgendwie, das ist halt ein Mann, der in diesem Fall ja, ein Mädchen, also ein minderjähriges Mädchen, vergewaltigt hat, dann weiß ich nicht, ob ich dem mein Geld geben will, so für Kinokarten und diese Unterstützung einfach auch. Und wenn man auch weiß, dass das oft in den Werken selber ein Absolut. bestimmtes Frauenbild dann Thema ist. Richtig. Also ist ja bei Woody Allen zum Beispiel Genau, nicht anders. ja. Und es zeigt beide, zeigen ganz gut, dass es auch so eine Legende ist, wie Anschuldigungen und auch bewiesene Anschuldigungen, wie sie im Fall von Polanski, hat ja auch die Schuld dann selber eingeräumt, mitnichten dazu führen, dass die Karrieren beendet sind. Also, ne, Ja. das ist ja immer so witzig, diese Debatte und die Hexenjagd, die angebliche Hexenjagd auf die Männer und die können jetzt nie wieder arbeiten und so. Nee, die arbeiten sehr erfolgreich. Selbst die, die zugegeben haben, dass sie 13-jährige Mädchen vergewaltigt haben, können auch Jahrzehnte später sehr erfolgreich in ihrer Branche arbeiten, unbehelligt von diesen Vorwürfen. Einfach weil wir in einer Gesellschaft leben, die diese Vorwürfe nicht ernst nimmt und der und den Frauen nicht glaubt oder ihnen die Schuld zuschiebt. Und eben auch Woody Allen ist so ein Beispiel, ne? Man kann echt die Uhr danach stellen, bei jedem Film, den er veröffentlicht, gibt es irgendwie eine Kontroverse und dann gibt es Schauspielerinnen, die sich vor ihn stellen und sagen, ich drehe aber weiter mit ihm. Ich glaube, Kate Winslet hat es unlängst auch gemacht, was mich irgendwie total schockiert Ach, hat. ja, das tat auch weh. Und genauso werden dann aber eben auch die Vorwürfe wieder rausgeholt. Und es ist wie so eine Debatte, die so eingefroren ist. Ne? Sie bewegt sich nicht, aber seine Karriere leidet darunter nicht. Nee. Es gibt da einen super Artikel in der New York Times aus dem Januar, wo ein Filmkritiker sagt, also dass er selber muss sich auch nochmal mit sich beschäftigen und seinen Filmkritiken zu Woody Allen und er ist inzwischen auf dem Stand, dass er sagt, Kunst und das Leben sind nicht zu trennen. Die sind eine Einheit. Und wenn man sich genauer mit dem Werk beschäftigt, findet man sehr wohl Hinweise darauf, dass das Frauenbild von Woody Allen vorsichtig ausgedrückt problematisch ist. Und es ist, selbst wenn man nicht über die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs spricht, kann man darüber sprechen, wie sich dieses Frauenbild irgendwie eben nicht verändert hat, auch in 40 Jahren, sondern irgendwie ziemlich stringent mies ist, ehrlich gesagt. Und was das Was ich jetzt aussagt bei über ihn als Künstler irgendwie. ja, und was ich jetzt halt bei Polanski krass fand, also er wurde ja konkret zum MeToo und den Anschuldigungen befragt und er hat das ja beschrieben als Massenhysterie, die ja immer mal Ja, wieder in wie der die Gesellschaft Französische so auftaucht, Revolution, genau. Ja. wie die Französische Ja. Revolution, irgendwelche Massaker, Genau. das ist Ja. oder McCarthyism, also das Ja. ist auch so, wow, gibt's noch irgendwie eine Stufe krasser? Ich weiß nicht, Nee, also es war so. weißt aber das Schöne ist ja, die Frauen sind so hysterisch. Ja, natürlich, natürlich. Er bringt irgendwie die krassesten Vergleiche, aber die Frauen sind diejenigen, die hysterisch Ja, sind. ich meine, es ist noch nicht eine Guillotine aufgestellt worden, soweit ich weiß. Aber klar, wir sind Nee. mitten in der Französischen Revolution. Logisch, Roman. Du hast Ja, es voll ach. erkannt, ja. Fuck him, echt. Also, der, ja. Und ich meine, also, ich selber, ne, also, Tanz der Vampire, das war ganz lange ein Lieblingsfilm von mir, weil ich auch auf Vampire stehe, aber auch, weil ich den einfach sehr gut gemacht und lustig fand. Aber, ja, that ship has sailed. Also, das ist vorbei und, ja, also, dieses Werk dann noch weiter zu unterstützen, wenn man das weiß, nee, das kann ich und möchte ich nicht. Da gucke ich mir lieber die guten Sachen an. Ja. Vielleicht ist das auch ein guter Überleitung jetzt zu unserem kleiner Hai. Wir Ja. haben es mal so genannt. Kleiner Hai, sozusagen nicht der Hai wie der Fisch, sondern wie das Hoch. Also was uns was uns gut gefällt, was wir mit Wonne Was uns Freude macht. gesehen, gehört, genau, was uns einfach Womit Freude ihr macht. eure Zeit besser verbringen könnt und sollt, als mit dem Scheiß, über den wir gerade gesprochen haben. Genau. Und was ist das bei dir, Anne? Was ist dein kleiner High diese Woche? Tatsächlich, also ich habe einige, aber ich habe mich entschieden, ich habe mich jetzt festgelegt auf die zweite Staffel von Dear White People. Gab es ja schon, wenn es eine zweite Staffel gibt, gab es eine erste Staffel auf Netflix in dem Fall, basierend auf einem Film, den es auch dazu gibt. Und die Serie erzählt das einfach nochmal weiter. Und die zweite Staffel finde ich einfach super, weil die im Grunde die Geschichte von der ersten nochmal so schön in die Tiefe geht, die Charaktere nochmal weiterentwickelt, auch unfassbar witzige und gute Ideen hat. Also Dear White People spielt an einem Elite-College in den USA, einer Elite-Uni. Und da gibt es eben eine Radioshow, die heißt auch Dear White People, die von einer schwarzen Frau dann geleitet wird und die halt da regelmäßig kritisiert, was es noch an Rassismus auch gerade in diesem akademischen Umfeld gibt. Daraus entstehen so einige Situationen und das ist einfach in der zweiten Staffel nochmal so genial weitererzählt worden, bis hin zu, das ist jetzt kein wirklicher Spoiler, aber es gibt dann zum Beispiel eine Konkurrenz-Radiosendung, die heißt dann Dear Right People, also wo dann die Alt-Right-Schiene sozusagen sich Luft macht und erzählt, wie sie ja unterdrückt werden als Weiße, erst recht, wenn sie Männer sind. Also diese ganze Bullshit, den man halt jeden Tag hört. Und die Serie ist einfach toll. Ich kann auch empfehlen, es gibt eine Podcast-Folge mit dem Macher und Schreiber davon beim Represent Podcast, der sowieso ein ganz toller Podcast ist, aber Justin Simien, der eben die White People gemacht hat. Ich habe das halt gehört und dachte auch so, boah, der Typ ist einfach auch sausympathisch. Also da möchte man einfach auch sich alles angucken, was der so macht. Und ja, kann ich nur empfehlen. Ich habe das wirklich innerhalb kürzester Zeit durchgebinged, obwohl ich mir das eigentlich aufheben wollte, aber es ging nicht, weil es war zu gut. Sehr gut. Ja. Klingt sehr gut. Ja, mein kleiner High diese Woche ist Heavyweight. Das ist ein Podcast von und mit Jonathan Goldstein. Der war lange, wer This American Life kennt, kennt ihn. Der war da aktiv und ist jetzt aber rübergewechselt zu Gimlet Media, was so ein eigenes, ja, ein eigenes großes Podcast-Netzwerk, Podcast-Netzwerk ne? ist, Ja. sehr empfehlenswert, auch mit anderen tollen Produkten, aber ich empfehle Heavyweight. Warum? Weil es jede Folge die Geschichte erzählt von einem Schicksal eines Menschen, das an einer Stelle so einen Knacks bekommen hat. Und dieses Versprechen dieses Podcasts ist es, zurückzugehen zu dieser Stelle und diesen Knacks nicht zu reparieren, aber erstmal anzugucken und zu gucken, was hätte anders laufen können. Es klingt jetzt total abstrakt, es ist konkret total spannend und variantenreich. Also es gibt zum Beispiel die Geschichte von einem herrenlosen Koffer in New York, der gefunden wird an der Ecke und voll mit Liebesbriefen zwischen dem Paar. Und er kriegt diesen Koffer in die Hand und macht sich einfach auf die Suche nach diesem Paar. Und weil offensichtlich ist irgendwas schiefgelaufen, wenn Jahrzehnte später dieser Koffer mit diesen wunderbaren Briefen lieblos an einer Ampel abgestellt wird. Und er findet es auch raus und das ist ganz spannend und berührend. Und es gibt auch eine Geschichte über seinen eigenen Vater und dessen Bruder, die miteinander total im Clinch liegen. Und wenn man einfach Geschichten mag mit echten Menschen und verstanden hat, dass das echte Leben manchmal auch absurder ist als jede, weiß ich nicht, Serie, die man sich so ausdenken kann, ist es was, was einem sehr gut gefallen kann. Ich habe es auch in einem Rutsch mehr oder weniger die Folgen durchgehört und freue mich sehr auf die zweite Staffel, die, glaube ich, demnächst kommt. Und empfehle euch Heavyweight von Gimlet Media, überall dort, wo ihr eure Podcasts bekommt. Genau. Okay, das Ich musst kann du das jetzt kurz bestätigen. erklären. Das Ich muss das kurz erklären. Ich habe eine App, mit der man wo man so Knöpfe drauf hat, Soundeffekte. mit so Soundeffekten. Und ich wollte die unbedingt für diesen Podcast ausprobieren. Und Das here ist we dir go. Also gelungen. insofern, wenn ihr dann immer mal solche Geräusche hört, wisst ihr, woher das Genau, kommt. und das ist auch eine wunderbare Gelegenheit. Jetzt kannst du auch wieder die Geräusche benutzen, nämlich für den kleinen Hass. Was ist das kleine Hassgeräusch? Wir sind sehr gut Oh, drin. warte mal, da muss ich jetzt selber kurz gucken. Was ist das kleine Hassgeräusch? Vielleicht das hier. Naja. Ja, okay. Ja, Mich erinnert das ein ja. bisschen an Friends und an Ross am Keyboard, der diese ganzen Soundeffekte hat. Aber das müssen wir vielleicht nochmal Oh. optimieren. Aber es ist auf jeden Fall Okay, gut das aussah. kriegen wir noch Aber raus. Das eben, kriegen wir noch raus. was war für dich, ja, worauf hast du abgehatet diese Woche, abgesehen von den Dingen, die wir gerade schon besprochen haben? Ja, also ist auch natürlich nicht nur diese Woche, aber so was mir einfach diese Woche nochmal so richtig klar deutlich geworden, weil ich ja eben auch, naja, nun nicht mehr so frisch, aber zumindest noch so halbwegs frisch aus dem Urlaub halt zurück bin und einfach wieder gemerkt habe, so in diesem Hamsterrad zurück zu sein und dieses Gefühl vermittelt zu bekommen, nur wenn du 110% gibst, jeden Tag und 24 Stunden, bist du auch ein wertvoller Mensch. Diese kapitalistische Logik von nur wer ja produktiv ist, whatever that means, ist ein guter Mensch, ein wertvoller Mensch. Ja, fuck that shit, da habe ich keinen Bock drauf. Und insofern möchte ich allen, denen es gerade ähnlich geht, an dieser Stelle sagen, wenn ihr es irgendwie könnt, scheißt da einfach mal für einen Moment drauf, nehmt euch raus und ihr seid trotzdem gut, ihr seid wertvoll, auch wenn ihr mal einen Tag habt, wo ihr nicht so viel vorwärts kommt. Das wird vorbeigehen und ihr seid trotzdem immer noch gute Menschen und seid es wert, geliebt zu werden. Und ja, macht euch am besten selber nicht so fertig. Lasst uns das gemeinsam einfach besser verinnerlichen, dass ja, was uns da eingeredet wird, einfach scheiße ist. So. Das finde ich interessant, weil du eine der fleißigsten Personen bist, die ich kenne. Und du bist Habe ich ein gutes Bild nach außen, immer glaube irgendwie ich. immer unterwegs. Du machst immer irgendwelchen Kram beruflich. Also finde ich ja, aber finde ich gut, dass du sagst. Ja, dann umso besser. Also wenn es nach außen eh so aussieht, dann glaube ich, muss ich echt mal ein bisschen mehr Real Talk machen und Leuten signalisieren, so, nee, es gibt auch Tage, da läuft gar nichts und das muss auch okay sein. So. Ja, finde ich gut. Ganz im Gegenteil, die brauchen wir ja auch eigentlich, um weitermachen zu können. So. Absolut. Ja, das ist mein kleiner großer Hass sozusagen, ja. Mein kleiner Und Hass ihr? diese Woche ist etwas, über das ich gestolpert bin in der Recherche für unser Gespräch heute, nämlich ein Filmposter für einen Roman Polanski-Film namens Tess. Der ist älter, der Film, und auf diesem Plakat steht tatsächlich der folgende Satz: She was born into a world where they called it seduction, not rape. Also Ew. übersetzt, sie ist in eine Welt geboren worden, wo man es noch Verführung nannte und nicht Vergewaltigung. Das ist Rape Culture in Reinkultur. Das ist wirklich Oha, das krass. Umkehren von Täter-Opfer-Verhältnissen. Es ist eklig und ich finde, es sagt irgendwie alles aus, was man über Roman Polanskis Filme wissen muss. Und das sage ich als jemand, der Filmwissenschaft studiert hat. Das ist jetzt mein final verdict an Roman Polanski. Ja, also ja, guckt euch lieber andere Sachen im Kino aktuell an, auf jeden Fall. Und also das ist, glaube ich, eh das beste Gegengift, was man machen kann. Erstens nicht die Polanskis und Woody Allens und so mit Geld zu unterstützen, sondern auch zu gucken, was gibt's einfach an anderem geilen Scheiß, der vielleicht weniger bekannt ist, der auch aber andere Perspektiven zeigt, der vielleicht queere Charaktere, Stories erzählt, der überhaupt Stories von Frauen erzählt, wie kann man das unterstützen und hypen und ja, das ist so mein Akt, um dem irgendwie zu begegnen. Ja, das Genau. ist genau das, was uns jetzt bringt zum letzten Teil des Podcasts heute, nämlich den Empfehlungen, die wir sprechen. Abgesehen von den kleinen Highs, was ist auf kleiner 3 aktuell, was unsere Hörerinnen und Hörer unbedingt noch sehen, lesen, konsumieren sollen? Was sagst du? Natürlich alles, aber ich sag mal, von den jüngsten Sachen, die wir hatten, Fand ich besonders toll. Wir hatten so einen zweiteiligen Gastbeitrag von unserem Autoren Dominik, der über Inklusion in Schulen, speziell Inklusion an Gymnasien geschrieben hat. Also nicht zuletzt, weil er selber an einer Schule lehrt, die halt inklusiven Unterricht hat. Und ich fand das einfach super, mal so aus der Praxis so eine Beschreibung zu haben, so. Dieses Wort Inklusion wird ja immer rumgeschmissen und meistens wird es eher als Problem empfunden. Und ich finde, in seinem Artikel hat er schön aufgearbeitet, warum Inklusion eigentlich eine gute Idee für sämtliche Schulen wäre. Also um einfach auch so generell mal ein anderes Bildungskonzept herzustellen, weil wir ja wissen, eigentlich so wie Schule aktuell funktioniert, ist sie total ungerecht und benachteiligt ganz viele Kinder und Jugendliche, und Inklusion kann dabei helfen, dass es für alle irgendwie besser ist, wenn man da mehr Räume hat, mehr Zeit hat, mehr Lehrkräfte hat und so weiter. Und ja, also mir hat das einfach noch mehr sehr deutlich gemacht, dass das eigentlich ein Konzept ist, wofür wir uns alle viel mehr engagieren sollten. Also das ist sogar nicht nur im Sinne von, wie können wir Menschen mit Behinderung dabei helfen, dass sie auch in dieser Gesellschaft so teilhaben können, wie sie es sollten. Sondern dass es einfach uns allen auch besser geht. Ja, und Und ich fand den auch so schön konkret. Also es ist endlich hm. mal jemand, der nicht so aus der Theorie und nicht aus der Perspektive von besorgten Bürgern TM spricht, sondern wirklich aus der Praxis kommt und ganz konkret sagt, okay, das und das und das braucht es, damit es klappt. Das finde ich Genau. wirklich überfällig in einer Zeit, wo wir von der Feindlichkeit gegenüber Menschen mit Behinderung echt umgeben sind und wo die salonfähig wird. Und das fand ich den richtigen Impuls dagegen zu halten. Fand ich super. Ich empfehle die jüngste Kolumne von Alice auf unserem Blog. Und zwar schreibt sie über Alltagsrassismus, den sie erlebt hat beim Kellnern. Und warum es nichts hilft, gegenüber Alltagsrassistinnen und Alltagsrassisten freundlich zu sein. Das fand ich, hat sie sehr eindrücklich beschrieben, auch wieder sehr persönlich. Und ja, also einfach die Anekdote, die sie da teilt, ist sehr eingängig und kann sich das immer sehr gut vorstellen, was sie da so erlebt. Und ja, mich begleiten die Texte doch dann auch noch lange. Also ich denke da lange drüber nach, was das auch über mich aussagt, wie ich bin, wie ich wirke, ob ich irgendwie besser bin, in Anführungszeichen, als diese Leute, wie sie schreibt. Ich hoffe das und ich arbeite dran. Und aber darum geht es ja auch gar nicht, sondern es geht auch darum, einfach diese Stimme zu hören und ihren Platz zu geben. Das ja, fand ich super und lege ich euch sehr ans Herz. Das ist Kolumne, lest sowieso unsere Kolumnen, lest alles, was wir haben. Und schickt uns eure Genau, wenn wir Gastbeiträge, alles wenn ihr nochmal Ideen habt. verlinken. Wir verlinken auf diese Beiträge, genau. Und aber darüber hinaus, wenn ihr selber Ideen habt, nochmal für Artikel, dann lasst es uns wissen. Schickt sie uns an hallo@kleiner3.org. Richtig? Yes. Ja. Yes, ich habe was richtig gesagt, sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, nach diesem kleinen Werbeblock, den wir ganz geschickt am Ende eingestreut haben, ist es vorbei mit unserer ersten Unter-2-Folge, oder Anne? Fällt dir noch was ein, was du loswerden willst heute? Nur das hier. Mein Gott, oh mein Gott, man hätte dir niemals diese Natürlich. App geben dürfen. Das ist. Doch, doch, doch. Das hat schon alles seine Richtigkeit. Ja, ich freue mich auch, dass wir diese Folge jetzt im Kasten haben. Ich freue mich vor allem über Feedback von euch. Also bin auch gespannt, wie findet ihr dieses Format? Wie gesagt, wir sind noch ganz am Anfang. Wir testen da noch rum. Es wird noch mehr Soundeffekte geben in Zukunft. Nein. Und doch. Darüber sprechen wir noch mal. Nächste Rubrik, kleiner Hass, ist Alle meine App Soundeffekte, dann. Ne? genau. Ja, nee, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass wir das jetzt mal ausprobieren. und eben auf euer Feedback. Und Ja, klar. ja. Genau. Wir freuen uns, wenn ihr euch zu Wort meldet auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, per E-Mail, wo auch immer ihr uns zugreifen kriegt. Und damit, ja, vielen Dank fürs Zuhören heute und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, Ciao. ciao.